Domian, das 1Live Talk Radio 0800 5678 111 im WDR Fernsehen und bei 1Live 0800 5678 111. Tja Leute, ich freue mich, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, hier jetzt live in der Tiefe der Nacht im Radio, im Fernsehen, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111. Erster Anrufer ist Dirk. Dirk ist 28 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen Domian. Ja. Großes Lob an deine Sendung, sie ist super. Dankeschön, sehr nett von dir. Um was geht's? Was ist dein Thema? Mein Thema ist meine Behinderung und die Probleme, die ich damit habe. Was für eine Behinderung hast du? Ich bin seit 2 Jahren gehbehindert, habe die Füße gelähmt. Die Füße gelähmt? Ja. Seit 2 Jahren. Ja. Wie kommt das? Wie kam das? Ich bin den Balkon runtergefallen, bitte Stock, 12 Meter. 12 Meter? 12 Meter runtergefallen? Leider. Wie ist das passiert? Man fällt ja nicht eigentlich so vom Balkon runter. Ich weiß nicht genau, wie es passiert ist. Ich kann mir nur vorstellen, dass ich auf dem Balkongeländer gesessen habe und dass ich das Gleichgewicht verloren habe und runtergefallen bin. Und bin auf dem Vordach dann gelandet. Und daran kannst du dich nicht erinnern, was du auf dem Balkon gemacht hast? Nee, mir fehlt der ganze Tag. Ach so. Besser gesagt, das ganze Wochenende. Und du warst alleine? Da war niemand mit dir auf dem Balkon oder in der Wohnung? In der Wohnung war ein Freund von mir. Aber der hatte keinen Blick zu dir, konnte das nicht beobachten, was da passiert ist. Er hat nur was Schrei gehört, sagt er, und hätte dann geguckt und hätte mich dann nach unten liegen gesehen. Aber das war ein ganz normaler Balkon mit einem normalen Zaun, mit einem Gitter rundherum. Genau. Ja. Filmriss, du weißt nicht genau, was passiert ist. Nee, das ist... Bis 12 Meter runtergestürzt, ist ja doch... 12 Meter waren es. Welche Verletzungen hattest du? Ich habe einen Lendenwirbel gebrochen gehabt, einen rechten Oberarm und das linke Handgelenk. Ja, und die Füße vermutlich, ne? Die Fußgelenke, oder? Nee, sonst hatte ich nichts gebrochen gehabt. Nur den Lendenwirbel. Ach so. Und halt die Arm und das linke Handgelenk. Und durch den gebrochenen Lendenwirbel sind die Lähmungen in den Füßen entstanden? Genau. Ja. Ich bin, Freitag ist das passiert, ich bin sonntags auf der Intensivstation wach geworden. Du hast dann ja noch Glück im Unglück gehabt, ne? Ja. Eigentlich hättest du tot sein können oder noch viel schwerer verletzt sein können. Das stimmt. Ich hätte normalerweise tot sein müssen. Aus der Höhe. Ja, also ungefähr zwei Tage im Koma gelegen. Ich kann mich erst ab Sonntag wieder erinnern, wo ich auf der Intensivstation wach geworden bin. Und Freitag ist es passiert? Ist freitagsabends passiert. Ja. Und bin freitagsnacht noch im Krankenhaus in eine Spezialklinik verlegt worden und da bin ich direkt notoperiert worden und alles. Wie lange bist du insgesamt in Krankenhäusern gewesen, bis du so weit warst, wie du... 3,5 Monate. 3,5 Monate. Mhm. Ich habe 3,5 Monate im Krankenhaus gelegen, habe 5 Monate im Rollstuhl gesessen und jetzt seit Dezember 2000 laufe ich auf Krücken. Was hast du vorher beruflich gemacht? Wahrscheinlich hat sich doch dein ganzes Leben auch verändert dadurch. Das hat sich alles verändert. Ich war LKW-Fahrer. Ja. Ich bin jetzt Rentner. Kriege Erwerbsunfähigkeitsrente zurzeit. Bis ich wieder einigermaßen arbeiten gehen kann. Das heißt, du musst wahrscheinlich eine Umschulung machen? Und ich muss eine Umschulung machen. Ja. Also, irgendeinen Beruf, den du im Sitzen ausüben kannst. Genau, ja. Das haben sie schon gesagt, dass ich eine Sitztätigkeit machen muss. Jetzt hast du gerade gesagt am Anfang des Gesprächs, meine Behinderung ist das Thema des Gespräches, meines Anrufes. Ne, hast du gerade gesagt? Ja. Was genau meinst du damit und was ist der Grund, weswegen du angerufen hast? Die Probleme, die ich dadurch habe. Was? Ich bin jetzt seit meinem Unfall alleine. Hattest du vorher eine Beziehung? Ich hatte eine Beziehung, einen Tag später ist die dann, wo der Unfall passiert ist, abgehauen. Ach. Hat 2 Wochen später hat sie mich auf dem Handy angerufen. Wo ich in der Reha war, hat gesagt, mit dem Trüppel will ich nichts mehr zu tun haben. Und das war's dann. Ich glaube es nicht, Dirk. Und wie lange warst du denn mit der Frau vorher zusammen? Das war 4 Monate war das, aber. Egal. Egal. Die hat dich von heute. Heftig. Ja, natürlich. Die hat dich von heute auf morgen quasi verlassen, nachdem das passiert ist. Immer, genau. Und sag dann auch noch, nachdem du dann einigermaßen wiederhergestellt bist oder mit dem Leben davon gekommen bist, sagt, ich will mit einem Krüppel nichts zu tun haben. Genau. So, was ist das denn für ein Vibe, Mensch? Was war das für ein Vibe? Gut, ja, dass du so losgeworden bist. Gut, ich bin auch froh, dass ich mit der nichts mehr zu tun. Ja, weißt du, weil in extremen Situationen zeigen die Menschen ja ihren Charakter. Und diese Frau, ne, hat ja nun offensichtlich einen Dreckscharakter, wenn sie sowas macht. Aber das ist nicht nur sie, meine ganzen Freunde, die ich hatte, die haben sich abgewendet. Mit denen ich früher immer zusammen gewesen bin, die haben gesagt immer, wenn ich was habe, kannst du jederzeit zu mir kommen. Mhm. Und dann, wo ich im Rollstuhl saß, wo sie mich gesehen haben, haben sie die Straßenseite gewechselt. Gibt es denn wenigstens einen, der zu dir gestanden hat, jetzt in der Zeit? Meine Eltern und meine Großeltern. Kein Freund, keine Freundin, keine Bekannte von früher, ein Bekannter? Überhaupt keiner. Ich habe in der Reha-Klinik ein Mädchen, eine Frau kennengelernt, besser gesagt. Mhm. Und die hat mir wirklich Himmel auf Erden versprochen. Mhm. Bin zu ihr gezogen aus dem Inzugebiet. Und nach paar Monate später war ich dann hier oben im Sauerland bei meinen Großeltern. Mhm. Und abends kriege ich eine SMS, sie hat Schlösser ausgetauscht, ich soll mich nicht mehr blicken lassen. Sie hat mich nur benutzt, um von ihrem Mann wegzukommen. Hatte sie auch eine Behinderung? Die hat multiple Sklerose. Ja. Und die hat mich nur benutzt, um von ihrem Mann wegzukommen. Ne? Also noch wieder ein Dämpfer für dich. Noch wieder einen drauf. Das heißt, im Moment lebst du alleine, du lebst ziemlich einsam sogar, vermute ich. Den ganzen Tag in der Wohnung alleine. Ja. Und wohnst du immer noch bei deinen Eltern, bei der Großmutter oder lebst du alleine? Ich habe hab eine Zeit lang bei meinen Großeltern gewohnt, aber ich habe jetzt meine eigene Wohnung. Jetzt die eigene Wohnung? Ja. Und hängst den ganzen Tag so ab und rum? Ja, was machst ich gerade keine Krankengymnastik habe. Ja, und wie vertreibst du dir so die Zeit den Tag über? Fernsehen gucken, Schach spielen, Playstation spielen, DVD gucken. Mit wem spielst du Schach? Über das Internet oder wie? Nee, ich habe kein Internet. Ich habe so einen Schachcomputer. Ach so. Mhm. Und wie sind denn jetzt die weiteren Planungen, zum Beispiel auch beruflich? Tut sich da was, dass du sagst, okay, dann und dann kann ich eine Umschulung beginnen und kriege dadurch irgendwie eine neue Perspektive? Nee, zurzeit, ich war jetzt vor kurzem noch beim Arbeitsamt gewesen, die sagten, dass es immer noch nicht so weit ist, dass ich trotzdem noch weiter in der Rente bleiben, dass es zurzeit immer noch nichts bringen kann. Ja, weil ich kann nicht lange sitzen. Ja, also das dringendste Bedürfnis, könnte ich mir vorstellen bei dir, ist, dass du einfach Kontakt suchst, ne? Dass du mit Menschen gern zusammen sein möchtest und Freunde suchst auch. Ich habe Kontaktanzeigen aufgegeben für eine Partnerin, ich suche eine Partnerin, ich habe Kontaktanzeigen aufgegeben, das Einzige, was sich da gemeldet haben, waren Partnervermittlungen. Und ich bin ab und zu mal auf eine Single-Party gegangen. Ja. Und da habe ich auch Menschen kennengelernt, die sagten, bist ja wunderschön, bist ein echt süßer Kerl, aber ich will schon einen Freund haben, der gesund ist, mit dem ich tanzen gehen kann, mit dem ich was unternehmen kann. Ja, das sagen die Leute, die Frauen dir so klar ins Gesicht. Ich könnte mir vorstellen, dass die eher so rumdrucksen und gar nichts sagen, aber sich dann aus dem Staub machen. Ja, ich habe sogar schon in der Diskothek mal vom Kopf geschmissen gesagt, was willst du denn, Krüppel, von mir? Du hast doch keine Chance. In der Diskothek kann ich mir das vorstellen. Nur kann ich mir auch denken, dass du nicht viel Kohle hast. Dennoch die Frage, kann man nicht irgendwie umschichten, dass du die paar Mark 50, die das kostet, naja, es kostet unter Umständen auch mehr, dass du einen Internetanschluss bekommst? Weil das ist ja oftmals für Leute auch in deiner Lage die Verbindung zur Welt, ne? Ja, stimmt. Ich muss mit 60, 70 Euro im Monat auskommen. Also Essen kaufen, wenn ich Essen eingekauft habe und alles. Und dann halt das Zigaretten gekauft habe. Also, ich merke, das ist alles sehr eng und sehr, sehr schwierig für dich. Ich möchte gerne, dass du mit meinem Psychologen redest. Mhm. Mit dem Peter. Der Peter wird dir sicher die ein oder andere Selbsthilfegruppe nennen können, die in ähnlicher Weise Betroffene versammelt, wie du es bist, mit denen du zumindest mal telefonisch Kontakt aufnehmen könntest, um vielleicht irgendwie so einen ersten Kontakt zu kriegen zu Leuten, aus denen sich dann mehr ergeben könnte. Mhm. Machen wir es so? Ja, wunderbar. Ich wünsche alles Gute und bleib am Ball, und auch wenn du immer wieder Rückschläge erleidest, das ist natürlich leicht gesagt, aber dennoch bleibt ja gar nichts anderes übrig, als immer wieder steh auf, männchenmäßig nach vorne zu gehen. Ne? Das mache ich auch. Ich genieße das Leben jetzt mehr als zuvor. Ne? Ja. Als es damals war. Lieber Dirk, wir rufen dich gleich wieder an. Du legst bitte auf, und ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Alles klar, Herr Domian. Ich wünsche auch noch. Dankeschön. Abend, ne? Tschüss, Dirk. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678. 111, heute freie Themennacht, morgen feste Themennacht. Und morgen heißt unser Thema: Meine größte Sehnsucht, mein größter Wunsch. Das ist das Thema morgen. Meine größte Sehnsucht, mein größter Wunsch. Jetzt bin ich verbunden mit Lili. Und Lili ist 31 Jahre alt. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Ja, das ist sehr nett von dir. Hallo Lili. Hallo. Dein Thema. Mein Thema ist, es würde eigentlich nach morgen passen. Sobald ich mit einem Mann schlafe, wird er uninteressant für mich. In dem Moment? Oder danach, kurz danach, unmittelbar danach? Danach, ja. Mhm. Also sobald der Sex war. Also Motto, wenn du ihn erobert hast, schmeißt ihn weg. Lässt ihn fallen wie eine heiße Kartoffel. Ja. Um es ganz klar auszudrücken. Ja. Du bist ja schon im stolzen Alter von 31. Ja. War das immer schon so? Nein, ich war bis vor 6 Jahren 5 Jahre lang verheiratet. Bis vor 6 Jahren? Ja, fünf also Jahre ich bin seit 6 Jahren geschieden und war davor 5 Jahre lang verheiratet. Ja. Und da war das überhaupt nicht so, ne? Mhm. Also in der Ehe, der Sex war wunderbar. Ich habe mich mit meinem Mann auch gut verstanden, bis wir halt irgendwann, ja, so 1,5 Jahre vor der Scheidung gemerkt haben, dass unsere Interessen, was wir mit unserem Leben anfangen wollen, in total verschiedene Richtungen driften. Mhm. Habt ihr Kinder? Nein. Nein. Nun bist du 6 Jahre geschieden von deinem Mann. Ja. Heißt das, dass du 6 Jahre mehr oder weniger solo auch bist? Oder gab es damit längere Beziehungen zwischendurch mal? Also es war so, dass ich 4 Jahre lang glücklicher Single war und fast schon mitgenommen habe, worauf ich halt Lust hatte. Mhm. Und ja, vor 2 Jahren hat es dann angefangen, dass ich gesagt habe, ich möchte wieder eine Beziehung haben. Mhm. Ich möchte wieder was Festes, was Langfristiges und habe mich dann auch umgeguckt, und es fällt mir eigentlich nicht schwer, Männer kennenzulernen. Mhm. Und habe dann eben gemerkt, dass ich total verknallt bin, über allen Wolken schwebe und denke, ja, das ist es. Und dann landet man ja irgendwann im Bett und ich kann den Sex genießen. Es ist wunderschön. Und schlagartig danach ist es vorbei. Und am liebsten hätte ich ihn dann eine Viertelstunde hinterher, am liebsten aus meinem Bett und am besten aus der Wohnung auch gleich noch. Ja. Also wenn man so drauf ist, sollte man niemanden mit in die Wohnung nehmen, man sollte selbst irgendwo hingehen, ja, damit man das selbst in der Hand hat. Ja, das ist eigentlich egal, ne? Also, naja, ich verstehe schon das Grundproblem. Ja. War das denn die ersten 4 Jahre deines Single-Daseins, war das auch immer so, dieses Gefühl? Jein, also ich habe da ja auch nichts Festes gesucht. Ich wollte das war halt dann so eine Nacht oder vielleicht mal ein Wochenende. Lässt du dich denn, also ich habe das jetzt so verstanden, dass in den letzten Jahren, in den letzten 2 Jahren zumindest, schon der ein oder andere Mann aufgetaucht ist, den du interessant fandest und mit dem du dir auch eine längere Beziehung hättest vorstellen können. Ja. Ne? So. Ja. Gehst du dann mit diesen Männern auch relativ schnell in die Kiste? Nee, es war also schon so, beim letzten, den ich da kennengelernt habe, da habe ich wirklich 4 Monate gewartet und habe nachgefühlt, ob das Gefühl auch nicht nur so ein Strohfeuer ist, sondern ob ich wirklich verliebt bin, ob mir an dem Menschen was liegt und so. Und während dieser 4 Monate warst du interessiert? Ja. Sehr unheimlich. Interessiert sogar? Und dann, und dann kam es dazu und danach war es vorbei? Ja. Hm. Ja, dann würde ich erstmal spontan sagen, dass du auch dann nicht verliebt warst in diesen Mann. Ich denke nicht, nee. Obwohl sich vorher alles so angefühlt hat und... Hast du irgendeine These? Oder vermutest du, dass es irgendwie doch mit dem sexuellen Akt etwas zu tun hat? Oder ist es jetzt einfach ein misslicher Umstand und Zufall, dass es ein paar Mal jetzt so war in den letzten Jahren? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Weil du kennst dich ja auch von früher, als es anders war, ne? Ja, ich bin auch zu Tode unglücklich mit dem Zustand, ne? Also, Also ich will dir sagen, ich kenne das Gefühl auch, dass man irgendwie scharf ist auf jemanden und vielleicht sogar, je länger man das mit dem Sex hinschiebt, dass man dann noch wibbeliger wird und sich noch mehr vielleicht reinsteigert, reinfallen lässt in dieses Gefühl des Verliebtseins. Und wenn es dann passiert ist, ist man irgendwie entzaubert, ne? Ja, aber es war auch schon so, dass ich am zweiten Tag mit jemand geschlafen habe und es war genau das Gleiche. Ja. Ja, worauf ich hinaus wollte, ich kenne das auch sehr gut. Ja. Und für mich ist es immer ein Indiz für mich gewesen, dass dieser Mensch es dann doch nicht gewesen ist für mich. Mhm. Ich habe mich da in irgendetwas hineingedacht oder habe etwas projiziert in diese Person und durch den Sex ist ja vielleicht auch ein etwas Krasses, was einen entschleiern kann, einen anderen, habe ich dann einsehen müssen, dass es nicht dafür ist, dass es dann doch nicht die richtige war. Ja, aber ich tue halt anderen auch damit weh, ne? Mhm. Naja, klar, weil die sich ja auch schon darauf eingestellt hat. Läuft denn im Moment irgendetwas, wo du sagst, ich habe Angst davor, mit dem jetzt auch in die Kiste zu gehen? Ja, ich habe ja eigentlich am Freitag schon angerufen, ja, und bin dann nicht mehr dran gekommen. Das weiß ich alles gar nicht. Umso schöner, dass wir uns jetzt sprechen können. Ja, und da war es eben so, dass ich am Donnerstagabend in einer Kneipe jemanden kennengelernt habe. Ich war mit einer Freundin unterwegs. Mhm. Und er hat mir dann auch seine Handynummer gegeben und ich habe ihm meine gegeben und wir haben dann am Freitagabend noch telefoniert. Mhm. Und ich habe ihn einfach abgewimmelt, obwohl er sehr nett ist und sehr höflich und er hat mich dann auch eingeladen, mal ins Kino zu gehen oder so. Und ich möchte mich schon gar nicht mehr mit irgendjemand treffen, um... Weil du Angst hast vor dieser Entwicklung, dass es immer den gleichen Gang nimmt. Ja, weil ich tue ja auch anderen weh damit. Ich tue ja den Männern weh, ne? Ja, ja. Und mir selber am Ende auch. Also ich hänge dann da wie ein Schluck Wasser in der Kurve, ne? Wie wichtig ist dir Sex? Es gehört schon zum Leben dazu. Mhm. Also es ist nichts, was ich missen möchte. Mhm. Ich möchte aber auch nicht wieder in das Verhalten rutschen, das ich so die 4 Jahre vorher hatte. Mhm. Dass ich halt, mit One-Night-Stands und so mich quasi ich so durchwurstelst, ja. Also ich weiß es nicht, Lee. Da mir dieses Gefühl so vertraut ist und ich so aus meiner Lebenserfahrung weiß, dass man dann einfach weitergehen muss und es immer und immer wieder versuchen muss, bin ich jetzt geneigt, dir das genau auch zu raten. Sollte da nicht irgendetwas anderes noch, vielleicht komplizierteres hinterstecken bei dir, weiß ich nicht. Würde ich einfach sagen, versuch es immer wieder, auch auf die Gefahr hin, dass du andere Leute verletzt. Das gehört nun mal zu diesem Liebestheater dazu, dass man halt auch dann jemanden verletzt. Du machst es ja nicht mutwillig und böswillig. Ja, es ist ja auch nicht so, dass das mir das dann hinterher völlig gleichgültig ist. Ja. Belastet mich unheimlich. Es tut mir selber auch weh, dass es jetzt wieder zum Beispiel, eine Enttäuschung quasi war, in Anführungsstrichen. Ne? Zum Beispiel dieser Fall jetzt vom Wochenende, den du gerade geschildert hast, ist ja eigentlich schade, dass du dich jetzt da nicht gemeldet hast. Vielleicht. Ja, also ich meine, er ruft schon noch an und ich sage halt dann immer, ich habe keine Zeit. Und du findest ihn nett? Noch mal anrufen. Du findest ihn nett? Ja. Du findest ihn auch attraktiv? Oh ja. So, wenn der jetzt nochmal, hast du eine Telefonnummer von ihm? Ja. So, dann rufst du morgen an. Oh Gott. Du rufst den morgen an und machst einen Vorschlag, vielleicht jetzt für das Wochenende, ob man nicht gemeinsam was unternehmen könnte. Aha. So, und dann geht das gleiche Spiel wieder von vorne los. Die gleiche Prozedur. Vielleicht ist dieser Mann derjenige, wo es jetzt funktioniert. Versuch es, mach es. Ja, aber es kann doch nicht ewig so weit Nein. gehen. Wie oft ist das jetzt passiert, dass du so ein schales Gefühl dann nach dem Sex hattest und es sich aufgelöst hat alles? Naja, so in den letzten 2 Jahren bestimmt 4, 5, 6 Mal. Ja, ist schon viel. Ja. Nicht so. Vielleicht dann noch ein Gespräch mit meinem Psychologen. Vielleicht hat er noch eine Idee. Okay. Ja? Vielleicht hängt ja doch noch irgendwas anderes hinter, was ich jetzt gar nicht so sagen kann. Weil ich meine, ich habe mir da auch schon das Hirn zermartert, danach pflegen kann, aber ich... Komm überhaupt nicht. Also, meine Freundin versteht mich gar nicht mehr. Sie hält mich schon für einen männermordenden Vamp. Ne? Nein, dafür bist du ja viel zu sympathisch. Nein. Danke schön. Also, meine These ist jetzt, und mein Tipp wäre jetzt, es wieder zu versuchen und immer wieder zu versuchen. Dennoch, bitte sprich nochmal kurz zu meinem Psychologen. Okay. Du legst bitte auf und Peter ruft dich an. Ich danke dir. Alles Liebe. Schönen Abend. Und toi, toi, toi fürs Wochenende. Danke schön. Tschüss. Tschüss. 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Regina ist da und Regina ist 65 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Regina. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass ich endlich mal mit dir sprechen konnte. Und was geht es denn? Ich war ein bisschen aufgeregt. Ach, das kriegen wir schon hin. Ja, es geht um meinen verstorbenen Mann. Mhm. Er ist voriges Jahr im Anfang Juli verstorben. Mhm. Er hat mir also zu Lebzeiten schon keine Ruhe gelassen. Er war also wahnsinnig neidisch auf alles, was ich machte und tödlich eifersüchtig. Wie lange wart ihr verheiratet? 19 Jahre. 19 Jahre. Ja, also das erste Jahr, sage ich mal, war alles okay, war alles in Butter und dann fing es an. Neidisch und eifersüchtig. Bitte? Neidisch und eifersüchtig. Tödlich neidisch und eifersüchtig. Sag mal ein Beispiel, worauf er neidisch war. Domian, auf alles. Wir haben zum Beispiel ein Geschäft, ich möchte es also nicht erwähnen, was es für ein Geschäft ist, ein sehr gut gehendes Geschäft, also wirklich sehr, sehr gut gehend. Und so, ja, so 3-4 Jahre nach unserer Ehe ist das Ganze ein bisschen zerbröckelt. Er hat mir also sogar da, er hatte eine dermaßen große Gewalt gegen mich, dass er mir alles kaputt gemacht hat. Das ging fast so weit, er hat mich fast zum Ruin gebracht, Domian. Moment, war das dein Geschäft? Hast du das quasi mit in die Ehe gebracht? Das Nein, das ist mein Geschäft. Das ist dein Geschäft? Das ist mein Geschäft. Und er ich jetzt schon 35 Jahre. Und er war damals neidisch darauf, dass du anfänglich sehr erfolgreich warst mit dem Geschäft. Genau. Und das hat er dir kaputt gemacht. Ich war also sehr, sehr erfolgreich schon von Anfang an. Und ich habe also ein ganz, ganz tolles Haus. Das ist kein Haus, das ist schon eine Villa. Habe ich mir alles alleine mit meinen 10 Fingern erarbeitet. Das konnte er nicht verkraften. Ich hoffe, dass er es dir nicht ganz kaputt gemacht hat. Fast dumm, Jan. Du hast es heute nicht mehr, das Geschäft? Doch. Doch. Doch. Also das hast du so haarscharf. Das Geschäft habe ich noch, aber es sieht, also wir kämpfen, der Sohn ist auch mit drin. Wir kämpfen wirklich mit absoluten festen Ellenbogen. Ist das ein Kind aus der Ehe mit deinem Mann? Nein. Ich habe 2 Kinder aus erster Ehe. Sag mir noch ein Beispiel. Also das eine Beispiel ist jetzt klar geworden. Noch ein Beispiel, wo er sehr neidisch war auf dich. Und missgünstig vielleicht. Ich hatte zum Beispiel, das war kurz bevor er gestorben ist, also ein halbes Jahr ungefähr vorher, bevor er gestorben, in diesem Jahr, wo er also voriges Jahr, ja, wir haben jetzt 2021. Da habe ich im Mai, zum Beispiel im Monat Mai, insgesamt hat er mir 6 Abschlüsse kurz vorm Abschluss kaputt gemacht. Also auch wieder das Geschäft, wieder das Geschäftliche. Ja. Wie gesagt, er hat also so... Bezieht sich das alles hauptsächlich auf das Geschäftliche, das Neidische? Geschäftliche und auf meine Kinder. Auf die Kinder. Auf die war er ja also wirklich auch tödlich, denn er hat sogar Domian den Tod gewünscht. Das muss ich jetzt leider Gottes sagen. Weil er auch eifersüchtig auf die Kinder war? Ja, auf alles. Auf alles, was geräuscht ihm so. Wir haben Hunde. Ich durfte am Anfang nicht einmal die Hunde streichen. Es war Wahnsinn. Regina, ist dein Mann plötzlich verstorben? Nein, der hatte 4 Schlaganfälle. Wie alt war er? Er hat 63 und er hatte darauf hinzugearbeitet und hat immer zu Lebzeiten gesagt. Ich wusste nicht, warum er mir das sagt. Dir werden die Augen aufgehen, wenn ich nicht mehr da bin. Wie hat er das gemeint? Weiß ich nicht. Also, was heißt, damals wusste ich es nicht, ja? Aber heute weiß ich es, er lässt mir bis heute keine Ruhe mehr. Ich habe mich gerade vorhin schon unterhalten. Domian, es ist Wahnsinn. Ich habe ein riesengroßes Haus, also es ist schon eine kleine Villa, kann man sagen. Momentan leben meine Kinder bei mir, ansonsten bin ich in diesem Hause alleine. Ich sitze abends am Fernseher. Alles mucksmäuschenstill. Plötzlich fällt irgendwas, wie wenn du eine große Schüssel nimmst, auf den Boden wirfst, es klirrt und kleppert, dann es spukt in dem Haus und das ist es. Sein Geist ist noch hier. Sag mal, Eva, lass mich fragen. Eva, das weiter vertiefen. Du hast gerade so viele üble Sachen von ihm erzählt. Warum bist du mit diesem Mann 19 Jahre zusammengeblieben? Ja, habe ich auch vorhin schon erwähnt. Er war halt krank und er hat immer wieder verstanden, mich an die Wand zu drücken, mich runterzudrücken, mir irgendwie das Mitleid hervorzurufen. Also war Mitleid deine Motivation, mit ihm zusammen zu bleiben? Ja, es war Mitleid. Keine Liebe? Nein. Warst du, ich frage das jetzt, ist eine sehr harte Frage, warst du letztendlich aber doch vielleicht sogar froh oder erleichtert, als er gestorben ist? Ja. Ja. Hast du deshalb ein schlechtes Gewissen? Nein. Mhm. Er hat darauf hingearbeitet. Er hat die letzten 3-4 Jahre hat auch getrunken. Mhm. Ja? Mhm. Ich konnte machen, was ich wollte. Mhm. Und er hat gesehen, wie ich darunter leide. Er hat darauf ankommen lassen. Er hat mich auch dadurch psychisch und seelisch fertig gemacht. Würdest du so weit gehen, dass du sagst, ich habe diesen Mann, mein Mann, der vor einem Jahr verstorben ist, eigentlich habe ich den gehasst? Ja. Ja, das würdest du sagen. Teil. Mhm. Ja. So, den hast du gehasst und jetzt ist er nach deiner Wahrnehmung in deinem großen Haus, in deiner Villa und macht dir das Leben schwer durch Geräusche, durch Erscheinungen, durch Spukerscheinungen. Ja. Weißt du, Domian, der ist in der Nacht, also an dem Tag, wo er gestorben ist, dann die Nacht drauf, ja? Mhm. Dann erscheint er mir im Traum. Mhm. Ich liege im Bett. Auf einmal klopft er ans Bett. Ich werde wach und guck. Dann steht er vor mir mit einem ganz bösen Blick, faltet die Hände so vorne über den Bauch rüber und guckt mich von oben runter, wie gesagt, mit einem ganz bösen Blick an und nuckt so mit dem Kopf, als wollte er sagen, na, jetzt hast du ja endlich erreicht, jetzt bist du alleine, jetzt kannst du machen und tun, was du willst. Weißt du, was ich glaube? Die zweite Nacht erscheint er wieder. Mhm. Und das ganz Schlimme, was mir vor ein paar Wochen passiert ist, ich liege im Bett auf der Seite, wir haben Hunde, alles mucksmäuschenstill. Plötzlich fährt mir jemand von der Hüfte über die linke Schulter bis oben an den Hals. Mhm. Ich habe Gänsehaut, Domian, ich zittere an Leib und Seele, wenn ich dir das erzähle. Mhm. Dann drehe ich mich um, ich habe noch nicht geschlafen, weil ich dachte, einer von den Hunden wäre es, der da irgendwie ins Bett will. Mhm. Dann drehe ich mich rum, die Hunde haben geschlafen, niemand zu sehen. Dann war natürlich die Nacht gelaufen. Regina, ich glaube, lass mich mal sagen, ich glaube, dass das real, ganz real, keine übernatürliche Erscheinung ist oder keine Spukerscheinung. Ich glaube, dass du in den 19 Jahren so wie Hund gelitten hast, dass du so viel runtergeschluckt hast, dass sich da so Unmengen aufgestaut haben, dass deine Psyche im Moment ein bisschen verrückt spielt. Damit will ich natürlich nicht sagen, dass ich dir das nicht glaube. Ich glaube dir das sehr wohl, was du gerade erzählt hast. Das sind, glaube ich, alles Sachen, die du so für dich erlebst, weil du diese 19 Jahre einfach überhaupt noch nicht verarbeitet hast. Domian, aber die Sachen sind auch passiert. Ich habe also sehr bedingt durch das Geschäft. Wir haben also sehr, sehr, sehr viele Gäste. Mhm. Auch im Zimmer mit Gästen ist es auch schon passiert, dass die Gäste aufgesprungen sind. Natürlich habe ich denen im ersten Moment nichts erzählt und gesagt haben, um Gottes Willen, was ist denn bei dir los? Bei dir spuckt ja im Haus. Es ist einige Male schon passiert, dennoch, dass ich Besuch hatte. Mhm. Ich habe mich auch schon mit jemand unterhalten, der also da über solche Dinge Bescheid weiß. Ich habe alles Mögliche schon gemacht. So, Regina, ich würde mich jetzt gar nicht da so drauf konzentrieren, auf den Bereich Spuk oder so. Ich würde mich an deiner Stelle konzentrieren auf mich selbst, nämlich auf dich, auf Regina, die 19 Jahre ihres Lebens gelitten hat. So kann man das ja sagen. Ja. Und ich finde, dass du ganz, ganz, ganz dringend jemanden brauchst, zu dem du einmal in die Woche hingehst, so wie zu einem Arzt, und wo du all das erzählen kannst und dein Herz ausschütten kannst, von all den Sachen, die dir passiert sind in den 20 Jahren. Das kannst du mir ja gar nicht in ein paar Minuten alles erzählen. Ich finde, dass du eine richtig gute psychotherapeutische Betreuung brauchst. Ja gut, Domian, die Sache ist ja die, ich meine, ich bin wirklich, ich bin gefestigt, ich bin stark, ich arbeite wie ein Arbeitstier, ja. Und trotzdem, wir arbeiten Tag und Nacht und trotzdem stehen wir fast vor dem Ruin. Mhm. Gut, das ist eine andere schwere Problematik. Dennoch finde ich, dass du was jetzt für deine Seele, für deinen Geist tun musst, für dein inneres Wohlbefinden. Ich möchte nur eins, Domian. Du willst deine Ruhe haben. Ich möchte denn, ich habe auch schon alles weggeschafft. Ich habe alles, was irgendwie nur Erinnerung wäre, sei es Bilder, egal was. Nutzt nichts, die Erinnerung steckt ja in dir drin. Ist klar. Und die üblen Erinnerungen stecken auch in dir drin. Ist und dazu brauchst du einen Fachmann, der dir da hilft, damit zu Rande zu kommen. Mein Wunsch ist nur, dass der endlich mal verschwindet und dass ich wieder arbeiten kann, dass ich wieder geschäftlich. So, und damit der aus deiner Seele verschwindet. Geschäftlich möchte ich wieder hochkommen. Brauchst du einen Therapeuten? Und ich möchte, dass du mit meinem Psychologen jetzt redest. Mhm. Das ist der Peter. Und der wird dir noch eine genauere Beratung geben, wie du auch vielleicht in deiner Umgebung an einen guten Fachmann kommst. Aber wie soll ich, Domian, wie soll ich geschäftlich wieder hochkommen? Ja, das kann ich dir nicht sagen. Das A und das O. Das kann ich dir nicht sagen. Ich finde, dass du das Allerwichtigste ist, dass du erstmal seelisch wieder stabil sein musst. Dann wird das andere sich ergeben. Das weiß ich ja nun nicht, wie du geschäftlich wieder auf die Beine kommen sollst. Du legst auf. Ja. Peter ruft dich an. Ja. Und ich freue mich, dich kennengelernt zu haben. Und wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute. Ich gucke jede Nacht deine Sendung. Ich bin manche Tage, bin ich total fertig, nur weil ich Domian gucken will. Alles Liebe, alles Gute, Regina. Ich danke dir. Auf Wiederhören. Ja, auch. Alles Tschüss. Gute. Tschüss. 1.33 Uhr und 25 Sekunden. Jetzt machen wir eine ganz kleine Pause. Auf die Sekunde, 1.34 Uhr, hier ist der Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow. Wir haben eine freie Themennacht, das bedeutet, dass ihr mich anrufen könnt. Ganz einfach so, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, über jedes Thema, das euch interessiert. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Noch ein Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema meine größte Sehnsucht, mein größter Wunsch. Das ist das Thema morgen. Jetzt bin ich verbunden mit Thomas. Und Thomas ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ich habe vor 2 Stunden erfahren, dass meine Freundin... Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ja, die Leitung brach gerade. Du hast vor 2 Stunden erfahren, dass deine Freundin gestorben ist? Ja. Was ist denn passiert? Die Eltern haben mich angerufen um 18 Uhr so rum, dass die war auf dem Weg nach Aachen. So ein Klassentreffen von ihrer ehemaligen Klasse und die ist mit dem Auto dahin gefahren und die hatte da auf der Autobahn Richtung Aachen hatte die einen Unfall. Und der war so schlimm, dass sie dabei verstorben ist? Nein, sie ist nicht direkt verstorben, also sie war in Aachen in der Uniklinik dann. Die Eltern haben mich angerufen, haben mir Bescheid gesagt und vor 2 Stunden haben die mich nochmal angerufen und mir dann halt eben mitgeteilt, dass sie dann verstorben ist. Wie alt war sie? 18 Jahre. Wie lange wart ihr ein Paar und zusammen? Jetzt am 27. wären das 20 Monate gewesen. 20 Monate? Ja. Wie geht es dir? Was empfindest du im Moment? Leere. Also ich weiß nicht, ich kann das nicht wirklich fassen. Weil ich habe nicht, weiß ich nicht. Da ist einfach nur Leere, irgendwie nicht zu begreifen. Wann hast du sie das letzte Mal gesehen? Gestern Abend. Wie war der Abend? Was habt ihr gemacht? Schön, also wir sind gestern Abend essen gegangen, weil wir hatten eine ganze Zeit lang vorher, sag ich mal, ziemliche Streitereien wegen Kleinkram und dann ging es in der Beziehung mal nicht so gut und dann haben wir uns eben mit dem Essen gestern Abend sagen wollen, halt eben, ja, wir wollen es versuchen, weil wir lieben uns und das war von uns beiden der Wille halt eben, dass wir sagen wollten und ja, wir nicht neu anfangen, aber dass es halt wieder aufwärts gehen kann mit uns. Und jetzt das? Ja. Wie ist dein Verhältnis zu den Eltern deiner Freundin? Sehr gut. Also ich habe meine Freundin kennengelernt letztes Jahr am Karneval und die hat mich dann einen Monat später vorgestellt und die haben mich sofort ins Herz geschlossen. Also ich weiß nicht, die mochten mich einfach. Die haben mich schon so, sozusagen als Schwiegersohn angesehen. Haben die jetzt am Telefon gerade was gesagt, wie das jetzt weitergeht? Kannst du sie vielleicht morgen nochmal sehen? Fährst du in die Klinik oder? Ich bin um 6 Uhr haben die mich angerufen und ich habe natürlich sofort alles, ich war zu dem Zeitpunkt, musste ich arbeiten, also ich musste halt ein paar Überstunden schieben und die ist dann angerufen worden und ich bin sofort von der Arbeit weg und direkt mit dem Auto nach Aachen in die Klinik. Ach so. Die hatte zu dem Zeitpunkt noch gelebt, also die lag auf der Intensivstation. Ach, dann hast du sie noch gesehen? Nee, ich habe sie nicht gesehen, man hat mich nicht vorgelassen. So. Ich habe bloß die Eltern gesehen, weil ich war kein Angehöriger und die Ärzte meinten, das dürfen die dann halt eben nicht, die dürfen mich halt eben nicht zulassen. Dann haben die mich wieder nach Hause geschickt und die Eltern haben gesagt, wir bleiben noch hier und informieren dich und du fährst am besten mal nach Hause, guckst, dass du dir zu klaren Gedanken kommst. Und dann bin ich so um 8:30, also nach 8:30, 9:30, 10 Uhr zu Hause gewesen und eine Stunde später haben die mich dann angerufen. Lebst du allein oder lebst du bei deinen Eltern noch? Ich lebe noch bei meinen Eltern. Ich wollte Ende November wollte ich mit einer Freundin eine Wohnung ziehen. Ende November, das heißt, das ist auch alles schon geplant und habt ihr schon eine Wohnung? Wir haben uns verschiedene Wohnungen angeguckt und da ist eine Ende November frei geworden, so eine kleine Wohnung und die wollten wir dann beziehen. Was hast du jetzt in diesen Stunden gemacht, seitdem du die Todesnachricht bekommen hast? Ich wohne noch bei meinen Eltern und ich habe mich bei mir ins Zimmer halt eben gesetzt und habe erstmal überhaupt gedacht, was hast du da gerade erzählt bekommen? Weiß ich nicht. Das habe ich zuerst gar nicht fassen können. Und bist du nicht gleich zu deinen Eltern gegangen und hast das erzählt? Meine Eltern sind gerade nicht da, die machen Kurzurlaub. Achso, das heißt, du warst jetzt die letzten Stunden ganz alleine? Ja. Und hast doch keinen Freund angerufen, irgendjemanden? Ich habe einen guten Bekannten, also den habe ich angerufen, der ist Psychologe, den kenne ich über Internet, den habe ich angerufen, der wohnt auch nicht so weit weg von Gladbach und der hat zu mir gesagt, du kannst dich immer anrufen, wenn du Zeit hast. Und du kannst jeder Abendstunde, aber jetzt im Moment, der hatte selber Besuch und konnte sich so nicht damit befassen, aber der hat gesagt zu mir, wenn immer du Zeit hast, also wenn immer danach ist, diese Nacht noch, dann sollte ich den unbedingt anrufen. Ich stelle es mir furchtbar vor, dann allein in der Wohnung zu sitzen mit so einer Nachricht. Hast du geweint vorhin? Ich habe noch nicht geweint, nein. Das ist auch noch fast wie ein Schock im Moment. Vielleicht ist es noch so, dass du es noch gar nicht richtig glauben kannst und realisieren kannst. Ich fasse es nicht. Ich meine, ich habe sie gestern Abend gesehen und da ging es sehr gut und wir waren essen und wir haben uns verabschiedet und jetzt. Aber hast du jetzt nicht den Drang, irgendwie beispielsweise zu den Eltern von deiner Freundin zu fahren und mit denen zu reden? Also als sie mich angerufen haben die gesagt, die bleiben noch in Aachen, weil die nochmal sehen wollten, weil die haben die auch das letzte Mal lebend gesehen, weil die nochmal sehen wollten und die wollen mich jetzt im Laufe der Nacht, also wenn die wieder zu Hause sind, wenn die wieder bei sich zu Hause sind, wollen die mich anrufen. Ja. Hast du denn nicht auch das Bedürfnis, sie nochmal zu sehen? Sicherlich habe ich das Bedürfnis, sie zu sehen, aber ich weiß nicht, da die Ärzte mich schon abgewiesen hatten irgendwie, dass als ich da war, wo sie noch lebte, haben die mich schon abgewiesen. Ich glaube mal nicht, dass sie mich zu dir lassen, wenn die dann schon tot ist. Also. Naja, das würden die Eltern wahrscheinlich entscheiden, in dem Moment weiß ich nicht. In dem Moment, als ich das gehört habe, war ich unter Schock. Ja, klar. Ja, ja. Das heißt also, du wartest jetzt, wenn unser Gespräch quasi vorbei ist, wartest du auf den Anruf von den Schwiegereltern, dass du dann weiter mit ihnen wieder reden kannst. Darauf warte ich. Also bis jetzt hat sich da noch nichts getan. Es kann sein, dass sie jetzt gerade versuchen anzurufen, wo wir halt uns eben unterhalten. Naja, wir reden ja auch nicht so sehr lange. Nee. Hast du mit deiner Freundin mal über so etwas ganz Dramatisches geredet, dass so etwas vielleicht mal passieren könnte? Was wäre, wenn? Wir hatten uns nur unterhalten, weil ich hatte auch, sagen wir mal so, ich hatte auch nicht so eine sehr schöne Kindheit und ich hatte auch einen Selbstmordversuch hinter mir, als ich 14 war. Und ich muss sagen, zum Glück, sonst hätte ich sie nicht kennengelernt, weil sie hat mir sehr auf die Beine geholfen und hat gesagt, ich bin immer für dich da, wenn du mich brauchst. Und wir hatten auch halt, weiß ich nicht, das war auch mal Differenzen, sag ich mal, Meinungsverschiedenheiten, wie es das überall vorkommt, aber ich weiß nicht, das war nicht so gravierend und wir hatten uns auch mal darüber unterhalten, was ist, wenn einem von uns was passiert, wie der andere sich dann verhalten wird und wie es dann weitergehen soll. Das ist aber schon länger her, ich glaube, das ist jetzt ein halbes Jahr her und ich habe aber nicht damit gerechnet. Natürlich, da rechnet ja auch keiner mit. Die meisten, also erstmal rechnet man damit nicht und die meisten reden ja auch gar nicht gerne über den Tod, zu jeder Stunde uns jeden von uns treffen kann, ob jung oder alt. Ne? War deine Freundin eine gläubige Frau, ein gläubiges Mädel? Weißt du das? Habt ihr darüber geredet? Nein, also sagen wir mal so, sie ist früher in der Schule im Gottesdienst jeden Freitag gewesen, aber so ist sie nicht in die Kirche gegangen. Tut mir irrsinnig leid, Thomas, was du gerade mitmachst und was dir passiert ist. Und ich glaube, dass die Phasen des Weinens und des wirklich Verzweifeltseins, das wird jetzt noch kommen in den nächsten Tagen. Und da wird dir auch keiner wirklich helfen können, außer dass dir jemand zuhört. Und wenn du da jemanden hast, als Ansprechpartner, diesen Bekannten, da, den du anrufen kannst, ruf ihn an. Hast du denn nicht versucht, deine Eltern auch zu erreichen, auch wenn die irgendwo im Urlaub sind? Ich habe versucht, sie zu erreichen. Also ich wollte sie da anrufen, aber die haben jetzt nur Handys mit und nicht, die gehen das nicht an ihre Handys. Ich schätze mal, dass die da irgendwie unterwegs sind, oder? Ich glaube, musst du arbeiten morgen? Ich muss arbeiten morgen, ja. Ja, vielleicht kann man das ja auch irgendwie... Ja, ich weiß, ich habe meinem Chef jetzt auf den Anrufbeantworter gesprochen vorhin und habe gesagt, dass was passiert, was privat ist und ich denke mal nicht, dass ich morgen kommen will. Wohnen die Eltern von deiner Freundin weit weg von dir? Ja, also ich wohne in NRW. Ich sag jetzt, brauche ich die Stadt ja nicht zu sagen. Nein, natürlich nicht. Ich meine, wie viele Kilometer wohnen die? 30 Kilometer ungefähr auseinander. Ja. Also sie wohnt in der Nähe von der holländischen Grenze. Ja, ja. Und, aber man kommt da gut hin, mit Bus und mit dem Auto. Hast du ein Auto? Ich habe ein Auto, ja. Vielleicht wäre es auch gar nicht schlecht, wenn du heute Nacht noch dahin fahren würdest, sofern die Leute es wollen. Wenn die können damit sicher auch nicht schlafen und du kannst nicht schlafen, damit ihr euch zumindest, dass ihr zusammen seid und gemeinsam darüber sprechen könnt. Ja, ich weiß, ich warte noch den Anruf ab und dann schauen wir mal. Frag sie ruhig, ob du kommen. Ich glaube, dass man da vielleicht auch ein bisschen vorsichtig ist und Sorge hat, jemandem zu nahe zu treten, aber das kannst du ruhig machen. Ich finde, frag ruhig, ob du vorbeikommen kannst. Damit du nicht alleine bist heute Nacht. Gibt es da Geschwister auch noch von deiner Freundin? Ja, einen kleinen Bruder und der wäre auch früher vor 2 Jahren beinahe gestorben. Der hatte einen Brandunfall, der hat einen Unfall. Ja, die haben im Benzinkanister rumgespielt, wo der 12 war. Freunde von dem und der ist explodiert in dem Moment, der stand 3 Meter davon weg und in dem Moment ist der Wind in seine Richtung gedreht und der hat am Oberkörper über Verbrennungen und du hattest auch nur sehr knapp überlebt. Ja, aber er hat es geschafft. Er hat es geschafft, ja. Mhm. Thomas, lass uns mal dann das Telefon vielleicht nicht zu sehr jetzt blockieren, falls die Leute dich anrufen. Ich würde eigentlich ganz gerne, dass du auch nochmal mit meinem Psychologen redest, aber irgendwie geht das ja nicht. Oder hast du noch eine andere Nummer, unter der wir dich erreichen können? Nee, weil wir haben hier zu Hause, also wir haben Festnetztelefon abgeschafft, weil jeder von uns ein Handy hat und ich denke mal, also ich würde schon gerne mit einem von deinen Leuten da reden. Ich denke mal, die werden mich dann nochmal versuchen anzurufen. Okay, dann machen wir das so, dass du gleich wieder, du legst kurz auf und mein Psychologe Peter ruft dich an. Von meiner Seite aus sage ich dir nochmal, dass es mir wahnsinnig leid tut. Ja. Wahnsinnig leid. Und versuche in den nächsten Tagen viel mit Leuten zu reden, damit du einfach über deine Trauer sprichst. Das Leid hast du eh alleine in dir, aber es tut gut, einfach zu reden und vielleicht auch bei den Leuten zu sein, die genauso trauern wie du, nämlich bei den Eltern der Freundin. Ja, klar. Okay. Du legst bitte auf und wir rufen gleich zurück. Okay. Tschüss, Thomas. Danke, tschüss. Jürgen, 31 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Jürgen. Hallo, um was geht's bei dir? Bitte? Um was geht's bei dir? Ich wurde vor 2 Jahren an Hodenkrebs operiert. Und hab halt jetzt dadurch Probleme, mit einer Frau intim zu werden. Also an Hodenkrebs operiert hast und man hat dir eine Hode entnommen, oder was? Mir hat man zum Glück keine Hoden entnommen, aber es sind halt noch Narben da. Was hat man denn genau gemacht? Ich hatte am Hodensack Krebs und es wurde ein Stück vom Hodensack entfernt. Also an der Haut quasi? Genau, an der Haut. Und das nennt man dann auch Hodenkrebs? Ich dachte nur, es ist Hodenkrebs, wenn das Organ Hode befallen ist. Aber mir wurde gesagt, ich wäre an Hodenkrebs erkrankt und so, ja. Und was genau ist dann passiert? Man hat etwas weggenommen von der Haut oder wie? Genau, man hat etwas weggenommen von der Haut und von meinem Oberschenkel dran an den Hodensack transplantiert. Ja. Das war vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren, genau. War der Tumor, es lag ja wahrscheinlich ein Tumor vor, also ein tumorartiges Gewebe. Genau. Lag das innen im Hodensack? Also im Hautgewebe, innen im Haut, also im Hodensack. Am Hautgewebe. Ja. Vor 2 Jahren passiert. Vor 2 Jahren. Also mit 29. Die Operation. Genau. Und war es dann mit der Operation getan? Es wurde halt nochmal getestet und nochmal nachgeschaut. Und danach war es halt okay. Also mir wurde gesagt, ich habe keine Probleme mehr, Kinder zu bekommen. Und Ist das Krebsrisiko denn jetzt auch vom Tisch? Weil man sagt doch eigentlich so, dass man fünf Jahre sich beobachten muss. Genau, ich muss halt weiter Beobachtungen machen lassen und es wird halt weiterhin beobachtet, ob da jetzt irgendwie noch was entsteht, aber bis jetzt ist alles gut. So sieht es ja, genau. So. Und das Problem liegt jetzt wo genau? Das Problem ist, ja, also ich habe jetzt, man sieht es deutlich, dass da was dann gemacht worden ist. Und sobald ich mit einer Frau intim werde und es passiert halt nichts. Mhm. Und das heißt, du schämst dich vor dieser Stelle, die da operiert worden ist? Genau. Wie sieht denn das aus? Ich stelle mir maximal eine Narbe vor. Was ist ja, das ist dieses Stück, wo die Haut drangenäht worden ist. Mhm. Da ist halt eine Narbe entstanden und ja, die ist halt... Warum ist denn da eigentlich Haut drangenäht worden? Bitte? Warum ist da Haut drangenäht worden? Warum hat man nicht Haut einfach entnommen nur? Ja, es wird ein... der rechte Teil vom unteren Hodensack, der war betroffen und der wurde komplett entfernt. Wie groß? Wie viel Quadratzentimeter ungefähr? Ungefähr 5 bis 10 Zentimeter. Ach so viel. Ja, das ist schon ein größeres Stück. Ja. Und das sieht man schon deutlich und ist auch viel dicker wie die andere Seite. Ach so, und da hat man vom Oberschenkel Haut entnommen und das darauf gesetzt, oder wie? Genau. Ach so, das hatte ich gar nicht richtig verstanden. Genau, und Also sieht schon ein bisschen seltsam aus und man sieht sofort, wenn man hinguckt, da stimmt irgendwas nicht. Genau. Hast du denn da Schambehaarung an der Stelle oder nee, auch ich nicht? Bin generell weniger behaart. Und Sieht das, wenn du das selbst so beurteilen würdest, sieht sehr unästhetisch aus? Also ja, also ich kenne mich ja, ich weiß ja, wie es vorher aussah. Es ist schon ein extremer Unterschied. Ja, aber so funktionstüchtig ist alles. Ja. Es funktioniert alles und du hast auch eigentlich so Lust auf Sexualität. Ja, natürlich, aber... Und mit dir alleine funktioniert es auch? Ja, mit mir alleine funktioniert es wunderbar, aber keine Ahnung, sobald ich das Gefühl habe, dass das jemand sieht. Mhm. Wie viel Mal gab es solche Situationen, dass du mit deiner Frau schon so intim warst, dass du dich dann geschämt hast und das hat nicht funktioniert? Ja, zwei Situationen. Ja, zwei Situationen. Mhm, zweimal. Wie ging das dann aus? Wie stelle ich mir das vor? Ihr lagt schon im Bett? Genau, wir lagen halt im Bett und waren halt munter dabei, sag ich mal. Ja. Nur, ja, sobald sie, ja, ich meine, sie hat dran gearbeitet, was soll ich sagen? Mein Selbstvertrauen, ich war irgendwie, keine Ahnung, ich war verkrampft und... Mhm. Und das heißt jetzt im Prinzip, könnte ich mir vorstellen, dass du immer verkrampfter wirst und gar keine Lust mehr hast, dich überhaupt noch auf so intime Situationen einzulassen. Ja, genau. Nur weil du Angst hast, es geht dann irgendwie nicht, ich schäme mich oder und so weiter. Ja. Hast du den Frauen das vorher schon erzählt eigentlich, was los ist? Ich hab alles probiert. Also ich habe, sobald ich Frauen gesagt habe, ich bin vor 2 Jahren an Hodenkrebs erkrankt, aber es ist alles in Ordnung und... Mhm. Es ist nichts, was da jetzt irgendwie passieren könnte oder was nicht geht oder so, ja, aber das ist denen irgendwie egal, wenn es denen egal ist, ist es ja gut. Ja, die sagen dann so, ja, nee, und die wenden sich halt doch dann am Ende ab und so, dann kommt es gar nicht zur Intimität. Ja gut, aber die beiden, mit denen du im Bett genau, warst. Genau, ja, den habe ich ja gar nicht am Anfang gesagt. Den hast du es nicht gesagt. Vielleicht war das genau der Fehler. Ja, aber, ja. Ich könnte mir vorstellen, Jürgen, dass man so etwas mit so einem Handicap, das ist ja irgendwie ein Handicap für dich, dass man damit nur zurande kommt, wenn man offensiv damit umgeht. Wenn man sofort die Karten auf den Tisch legt, bevor man überhaupt mit einer Frau intim wird, sagt, pass mal auf, bei mir ist nicht alles so ganz, ganz normal, wie es normal aussieht. Es sieht ein bisschen anders aus, aber es funktioniert alles wie eine Eins, aber ich sehe nicht so ganz perfekt aus, wie ein normaler Mann aussieht. Ja, aber vielleicht, keine Ahnung, vielleicht wollen es ja... Nee, nicht vielleicht. Letztendlich kannst du das, ich glaube, du kannst diese Angst nur überwinden, indem du immer und immer wieder ganz offensiv damit umgehst. Hm. Und irgendwann ist es relativ normal. Was hast du für eine Alternative? Die Alternative ist, dass du dich verkrampfst, dass du dich zurückziehst, dass du Angst hast und dass du irgendwann gar keinen Sex mehr hast mit Frauen. Natürlich. Ne? Also bleibt dir nur die Flucht nach vorne. Nämlich, wenn du beabsichtigst, mit einer Frau ins Bett zu gehen, dass du ihr gleich vorher sagst, pass mal auf, Mädel, bei mir ist das so und so. Musst du mitleben. Ja. Und ich merke schon, dass dir das wahrscheinlich schwer fällt, ne? Das so zu machen. Ja, denn ich weiß nicht, wenn ich versuche halt mein Bestes und ich habe mir auch, als es das erste Mal passiert ist, wenn meine Freunde nicht da gewesen wären, dann wäre das schon alles viel viel schlimmer. Dann wäre ich zu diesen zwei Frauen da gar nicht, dann wäre das gar nicht dazu gekommen, dass es intim wird. Mhm. Die haben dich quasi ein bisschen angestachelt und dir Mut gemacht. Ja, genau. Ja. Ja, und aber irgendwie, wenn es dann soweit ist, wenn das, ja, wenn es halt zur Sache geht, dann... Mhm. Ja, aber... Keine ich, Ahnung, nee, aber das ist ja mein Reden. Ja. Wenn du das vorher besprochen hast, bist du viel lockerer und unverkrampfter, wenn es dann zur Sache geht. Ja. Ist doch normal, wenn man das verschweigt und man hat damit ein Problem, dass man dann im entscheidenden Augenblick natürlich völlig, völlig verspannt ist. Wäre ich auch. Ist doch normal. Ja. Das heißt, du musst es vorher raushängen lassen. Also du musst es vorher wirklich richtig sagen. Ja, okay. Ja, ich werde es versuchen. Es ist die einzige Chance. Sonst habe ich keine andere Idee, Jürgen. Sei froh, dass du gesund bist. Ja, natürlich. Ne? Das ist jetzt eine Nachwirkung, eine etwas üble Nachwirkung, aber die wirst du in den Griff bekommen. Und die kriegst du nur in den Griff, indem du agierst, indem du tust und handelst. Hm. Alles ja. Gute. Ja, kann ich noch gerade Grüße rausgeben an meine Freunde, die mir geholfen haben. Ja, wenn du es nicht zu lange machst jetzt. Nee, also ich grüße den Daniel, ich grüße den Thomas, den Chrissy, den Stefan und den Morf. Und ja, das war schon. Und dich, okay. Julian. Dankeschön. Danke. Tschüss, Jürgen. Tschüss. Marianne, 51 Jahre alt. Guten Morgen. Oh. Ha. Ja. Jetzt ist gerade mein Kopfhörer kaputt. Oh je. Jetzt höre ich dich nur auf einer Seite. Ach. Was machen wir denn jetzt? War keine Ahnung. Uiuiui. Ich versuche mal hier ein bisschen was zu stöpseln, aber genau in dem Moment, Marianne, wo du kommst. Ich hab Rauschen hören. Also wir improvisieren jetzt. Ich höre dich nur auf halber... Aber auf du hörst mich doch, das ist doch... Ja, es irritiert mich zwar ein bisschen, aber ja. Wir versuchen es mal. Ja. Und was geht's, Marianne? Es ist folgendes, ich bin seit 9 Jahren mit einem, also 10. Jahr jetzt, mit einem festen Partner zusammen. Mhm. Wir sind nicht verheiratet. Mhm. Ich war vorher viele Jahre allein, davor war ich 10 Jahre verheiratet mhm. und habe mich von meinem ersten Mann getrennt. Mhm. Die Gründe der ersten Trennung waren fast ähnlich wie die Probleme, die ich jetzt habe. Ich habe mich von meinem ersten Mann getrennt, weil ich auch gar nicht mehr mit ihm sexuell, also intim werden konnte. Mhm. Ich hatte also dann auch... Naja, kurz Unterbrechung. Ja? Hinweis an meine Kollegen in der Regie, damit die da jetzt nicht rumackern. Es funktioniert wieder, Jungs. Es geht wieder. Ich weiß nicht, was los war, es funktioniert wieder. Ja, und habe mich also damals getrennt und waren natürlich auch noch andere Dinge. Es war nicht das Einzige, es spielt ja dann noch vieles zusammen. Mhm. Ist auch ganz egal, das ist eigentlich jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist mir jetzt, dass ich also dieses wieder eine, ich will mal so sagen, eine ähnliche Situation habe, nicht genau so. Es ist insofern für mich leichter jetzt, da mein Mann mich nicht so bedrängt. Mhm. Also ich wir haben also zunehmend eigentlich keine, kaum noch sexuellen Kontakt. Mhm. Ich habe meinen Mann aber sehr gern und ich habe schon immer Schwierigkeiten in der Sexualität gehabt, auch mit anderen Männern. Ja. Und vor allen Dingen, wenn es länger dauert. Zu Anfang geht es meistens ganz gut. Mhm. Oder oft ganz gut. Und dann wird es also immer schwieriger. In der Zeit, in der Zwischenzeit, also ja. Als du quasi solo warst, Single warst. Ja. Gab es da viele Männerkontakte? Ja, ja. Ja, das gab es. Mhm. Etliche und auch gute. Also ich meine, was auch das gute. Sexuelle betrifft, ja. Gute. Aber ich habe eben festgestellt, dass gerade, das ist ja das Paradoxe, dass gerade die Männer, die es sehr, sehr ehrlich mit mir meinen und die mich wirklich gern haben und die ich eigentlich auch gern habe, mhm. da klappt das eben nicht. Das ist wirklich furchtbar. Das ist paradox. Ja, also du willst die Schweinemänner haben, letztendlich im Bett. So ähnlich. Ne? Und so für den Alltag die, ja. die Guten, ne? Ja. Die Gutmütigen. Ich kann es nicht sagen, es ist einfach so. Ist dein Freund in deinem Alter, du bist 51? Ja, der ist 2 Jahre älter. 2 Jahre älter. Mhm. Nun ist 10 Jahre ja auch eine lange Zeit. Ja. Und da ist es ja auch irgendwie normal, dass sich das in einer gewissen Weise abnutzt. Ja, und ich wollte dazu noch was sagen. Also es ist also zunehmend weniger geworden. Ich habe auch dann das Gespräch mit meinem Mann gesucht. Mhm, weil es also so wenig wurde, dass ich gesagt habe, Mensch, der muss das doch merken und dem muss das doch auffallen, aber der hat nicht gefragt. Ja. Hat nicht gefragt, hat mich auch nicht groß bedrängt, hat zwar mal einen Versuch gestartet, wenn er gesagt hat, ich wollte nicht, hat er mich gelassen. Was ich ihm sehr hoch angerechnet habe, weil mein erster Mann mich also furchtbar bedrängt hat und das hat das alles noch viel verschlimmert. Aber ich rechne dir wiederum hoch an und sehr mutig, dass du es dann angesprochen hast. Es hat lange gedauert, aber ich habe gedacht, du musst es ansprechen. Was kam dabei rum? Ja, es kam Folgendes dabei raus, da war ich auch sehr erstaunt. Ich habe mir immer Sorgen gemacht, dass mein Mann ja vielleicht unglücklich ist oder was weiß ich. Da hat er zu mir gesagt, ja. Erst da hat er so sich das angehört und dann hat er gesagt, ja, vielleicht habe ich ja auch Schwierigkeiten mit meiner Sexualität. Mhm. So, und da habe ich also, es war also so, dass ich in letzter Zeit auch festgestellt habe, wenn wir zusammen schlafen wollten, dann konnte mein Mann auch den Akt nicht mehr ausüben. Dann hat er also keinen... Was heißt denn, er sagt, ich habe auch Schwierigkeiten mit meiner Sexualität. Ja. Heißt das generell mit seiner Sexualität? Oder heißt das, dass er Schwierigkeiten hat, auch mit eurer Sexualität, nein, mit dir zu schlafen? Weiß ich nicht. Er hat nur zu ihm gesagt, ich habe ihn gefragt, ob es mit mir persönlich zu tun hat. Und da sagt er nein. Vielleicht traut er sich die Wahrheit nicht zu sagen. Das, ich weiß das es eben. Das fällt einem ja auch schwer, in der Partnerschaft zu sagen. Ja, natürlich, aber mehr wie fragen kann ich ihn ja nicht. Nee, natürlich nicht. Du würdest klar, also du würdest, wenn ich jetzt frage, du findest deinen Mann, ich sag's jetzt mal ein bisschen vulgär, du findest deinen Mann nicht mehr so geil wie früher. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, ich kann dir das nicht sagen. Ich habe meinen Mann sehr gerne, ich rieche ihn gern, ich mag ihn gern, wir können immer schmusen und umarmen klar, aber. Aber diese prickelnde Leidenschaft, die ist weg. Nee, das ist gar nicht. So, und das wird wahrscheinlich bei ihm ganz genauso sein, was deine Person anbelangt. Ja, ich finde das auch gar nicht so schlimm. Also ich meine, es ist zwar schade, aber ich habe auch keine Lust, dauernd irgendeinen anderen noch zu haben und so. Nee, die Frage, ich finde es auch nicht schlimm. Aber es wäre schöner, wenn es noch funktionieren würde. Ja, das ist aber sehr selten bei Pärchen, die sehr lange zusammen. Ja. Es ist jetzt die Frage, was macht man daraus? Du sagst, du hast einen tollen Mann. Ihr habt eigentlich eine gute Beziehung. Ja. Also bis auf, ich meine, es gibt auch Schwierigkeiten, natürlich. Aber du hast dieses Bedürfnis, dieses sexuelle Bedürfnis. Hin und wieder schon und ich betreibe es dann selbst. Ja, aber du würdest auch gerne irgendwie andere Sachen machen? Ja, ja, würde ich schon gerne. Er macht es ja auch selber, hat es mir auch gebeichtet, ja. Hast du ihm, schlag ihm nochmal vor, pass mal auf, wir sind so ein tolles Paar, wir beide stehen zusammen, das ist unsere Beziehung, wir genehmigen uns jetzt gegenseitig mal einen Ausflug zu einem anderen Menschen. Ich glaube, ich bin zu feige. Frag doch mal. Ich weiß nicht. Ich meine, das wäre doch genial, wenn er sagen würde, okay, komm, wir machen das einfach mal, wir erzählen uns das alles und wir machen es mal. Mich das drauf. Nun geht es ja darum, dass mein Mann und ich überlegt haben, also mein Partner und ich überlegt haben, ob wir heiraten. Ja? Mhm. Es ist wirklich ernsthaft im Gespräch gewesen und ich bin also ängstlich und sage mir, sollte man das dann tun? Finde ich auch sehr schwierig. Ich finde, dass man alles erstmal dann so auf den Tisch legen sollte. Du hast ja schon viel gemacht, finde ich. Ja. Aber wenn dich so eine Idee zumindest reizen würde, wie ich sie gerade formuliert habe. Ja, schon. Wenn ich sag's doch mal. Dann kann er so, was kann denn passieren? Dann sagt er, nee, ich kann's nicht. Er sagt mal, Janne, ist nicht mein Ding. Okay, ist die Sache vom Tisch. Ja. Vielleicht sagt er aber, ja, okay, komm, wir versuchen es mal. Vielleicht wartet er doch bloß drauf. Vielleicht sogar, ja, das. Ich bin ja aber so eifersüchtig. Ja, das müsst ihr dann irgendwie regeln. Mann, seid ihr erwachsene Leute. Ja, das war's. Erwachsene, erfahrene Leute. Aber letztendlich dann noch wie die Kinder dann wieder. Ne? Ja, natürlich. Marianne, ich muss Schluss mal, die Sendung ist gleich vorbei. Danke dir. Ich wünsche euch den richtigen Weg. Ja, gut, danke. Alles Gute, tschüss. In der Technik Michael Jansen. Morgen heißt unser Thema meine größte Sehnsucht, mein größter Wunsch. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin, ciao.